Okay, so let's turn in our Bibles. Schlagen wir einmal hin. And let's go to 1 Timothy chapter 1. 1. Timotheus Kapitel 1. I want to read a few verses here. Ich möchte dort ein paar Verse lesen. Starting with verse 15. Beginnen mit Vers 15. But actually, let's read verse 13. Aber beginnen wir mit Vers 13. Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte, darum bitte ich dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Tonight we're going to have the Lord's Supper. Heute Abend nehmen wir das Abendmahl ein. So keep that in mind. Bitte haltet das im Kopf. Verse 13. Even though I was formerly a blasphemer. In der ich früher ein Lästerer. And a persecutor. Und Verfolger. And a violent aggressor. Und Gewalttäter war. And yet I was shown mercy because I acted ignorantly in unbelief. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Verse 16. Vers 16. And yet for this reason I found mercy. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden. In order that in me the foremost, damit an mir als dem ersten, meaning the foremost sinner, also mir dem größten Sünder, Jesus Christ might demonstrate his perfect patience. Jesus Christus die ganze Langmut beweise. As an example for those who would believe in him for eternal life. Zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben. God shows Paul. Gott erweist dem Paulus. Because he was the worst. Weil der schlimmste war. He was the secret police. War die Geheimpolizei. Of the Jewish religion. Der jüdischen Religion. They were persecuting people and putting them to death. Sie verfolgten Menschen und sie haben sie gar getötet. Because they believed in Christ. Weil die an Christus glaubten. He was a violent aggressor. War jemand, der völlig gewalttätig dabei war. In Acts chapter 7, he put his thumb down for the stoning of Stephen. Apostelgeschichte 7. Hat einfach den Finger nach unten gehalten und damit die Steinigung beauftragt. We could classify him as a wicked man. Man könnte ihn einordnen als einen bösartigen Menschen. And yet he did it in ignorance because of unbelief. Doch tat es in Unwissenheit wegen seines Unglaubens. I want you to think of last week's message. Denk einmal an die letzte Botschaft von letzter Woche. That there's a danger when we yield to temptation. Da gibt es eine Gefahr, wenn wir der Versuchung nachgeben. When we yield, we put our future at risk. Wenn wir uns der Versuchung ergeben, dann riskieren wir die Zukunft. Our family at risk. Wir setzen unsere Familie aufs Spiel. We put our own faith at risk. Und wir setzen auch unseren eigenen Glauben aufs Spiel. We undermine our confidence with God. Und wir unterminieren, wir untergraben unser Vertrauen in Gott. When we yield to temptation. Wenn wir uns der Versuchung ergeben. And we are surrounded by temptation on a daily basis. Aber wir sind ja umgeben von Versuchungen den ganzen Tag. Can be little temptations. Kleine Versuchungen. From eating one extra chocolate chip cookie. Noch einen Chocolate Chip Keks. That I should not have eaten. Den hätte ich nicht essen sollen. To committing adultery with someone at work. Bis zum Ehebruch am Arbeitsplatz. It's huge. Das ist eine riesen Spannweite. And we are constantly confronted with some sort of temptation. Und wir sind permanent damit konfrontiert mit irgendeiner Form der Versuchung. And this whole subject of dealing with temptation. Und dieses ganze Thema, da irgendwie Versuchungen richtig zu behandeln. Is very important. Das ist sehr wichtig. But we can't detach it from Romans 8:28. Aber wir können es nicht loslösen von Römer 8:28. Which says that we know that God works all things to the good. Wo es doch heißt, wir wissen, dass Gott alle Dinge zum Guten wirkt. For those who love him, für die ihn lieben, who are called according to his purpose. Und die berufen sind gemäß seinem Vorsatz. Now there are temptations that are isolated moments. Da gibt es Versuchungen, die betreffen nur isolierte Momente. That can almost be constant through our whole life. Aber es kann auch fortwährend unser ganzes Leben sein. And then there's a temptation to change my lifestyle. Aber es gibt dann auch die Versuchung, dass ich meinen ganzen Lebensstil überhaupt ändere. There's a temptation to sin. Eine Versuchung zu sündigen. And there's a temptation to enter into evil. Und die Versuchung, in das Böse einzutreten. And they're different. Und das sind zwei verschiedene Dinge. When I'm tempted to fall into sin, wenn ich versucht bin, in die Sünde zu fallen, I know it's wrong. Ich weiß, es ist verkehrt. I have fallen, I've gone over the line. Ich bin gefallen. Ich habe da die Linie übertreten. When I'm tempted to go into evil, wenn ich aber versucht bin, in das Böse hineinzugehen, it's a step farther. Das geht noch einen Schritt weiter. And now I am tempted to defend my sin. Nun bin ich versucht, meine Sünde zu verteidigen. See the difference? Erkennt ihr den Unterschied? One guy goes out and gets drunk. Einer geht raus, er betrinkt sich. He's having troubles in his marriage. Hat Probleme in der Ehe. And he says, forget it. Er sagt, kannst alles vergessen. I'm not going to church tonight, I'm going to the bar. Heute Abend nichts mit der Gemeinde. Ich gehe in die Bar. Give me another one, Hans. Hey Hans, schieb noch einen rüber. Make it a triple. Make it a triple. Und mach es einen dreifachen. Two of them. Zwei. Starts to drink. Und sie betrinkt sich. And he feels like garbage. Und er fühlt sich wie Dreck. So what am I doing? Was mache ich hier? I'm so stupid. Ich bin so blöd. What an idiot I am. Was für ein Idiot bin ich? I'm gonna drown out my problems here. Werde ich hier irgendwie meine Probleme ertränken? All right, he has crossed the line. Er hatte eine Linie überschritten. And he's possibly endangering his future, his family and his faith. Und möglicherweise he's putting at risk möglicherweise riskiert er sie. His future, his family and his faith. Seine Zukunft, seine Familie, seinen Glauben. But now you have another person, aber da kommt eine andere Person, who does the same thing. Die macht das Gleiche. And they come into the bar room. Die kommen hinein in die Bar. Someone says, hey, you're from the church. Jemand sagt, oh, du bist von der Gemeinde. Nah. You're drunk. Bist betrunken. There's nothing wrong with being drunk. Jesus got drunk. Ja, da ist doch nichts dran verkehrt. Jesus, der war doch auch mal betrunken. You know, he was drinking with the prostitutes and the sinners. Hat er nicht mit den Prostituierten und mit den Sündern getrunken? Noah, I know my Bible. Noah got drunk. They all got drunk. Come on. Ich kenne doch meine Bibel. Auch Noah war betrunken. Alle waren sie betrunken. And you begin to defend. Und du beginnst. What is wrong? Zu verteidigen, was verkehrt ist. And this is evil. Und das ist böse. Now Romans 8:28 does not apply to evil. Römer 8:28 lässt sich nicht auf das Böse anwenden. All things work to the good. Alle Dinge wirken zum Guten. For those who love God. Für die Gott lieben. Even your mistakes. Selbst deine Fehler. Listen to this. Even your mistakes. Selbst deine Fehler wirken zum Guten. God can work them to the good. Gott kann sie zum Guten auswirken. If you enter into evil, wenn du da eintrittst in das Böse, you are neutralizing God from working those things to the good. Neutralisierst du Gott, der ja das Ding zum Guten wenden möchte. Because they only work for the good for those who love God, who are called according to his purpose. Denn es wirkt ja nur zum Guten für die, die Gott lieben und die berufen sind nach seinem Vorsatz. Now I love God, I'm called according to his purpose. Ich liebe Gott und ich bin berufen nach seinem Vorsatz. And yet I'm so human. Und doch ich bin so menschlich. And I hate it about myself. Und ich hasse das. There's also a person, da gibt's aber auch die Person, who defends that which is contrary to God. Die das verteidigt, was ja Gott sich entgegenstellt. And he defends evil. Und er verteidigt das Böse. This has nothing to do with loving God. Das hat nichts mehr zu tun mit Gott lieben. And his purpose. Und seinem Zweck. And things don't work to the good. Und die Dinge funktionieren nicht zum Guten. I've watched people over years. Ich habe Leute beobachtet, jahrelang. And it doesn't work to the good. Und das funktioniert nicht zum Guten. There's a difference between evil and sin. Da ist ein Unterschied zwischen dem Bösen und der Sünde. There's a difference. Da gibt es einen Unterschied. Between evil and sin. Zwischen dem Bösen und der Sünde. Now I'd like to really encourage us tonight. Ich möchte uns wirklich jetzt ermutigen. Because there's people that are in our church that have crossed the line already. Denn es gibt Leute in der Gemeinde, die haben diese Linie bereits überschritten. Last week they were not edified. Letzte Woche waren sie nicht ermutigt. They thought, I've already placed everything at risk. Ich habe ja schon alles riskiert, alles aufs Spiel gesetzt. Where do I go from here? Wo gehe ich jetzt hin? I am that person. Ich bin die Person. You preach to me, but it's too late. Du hast zu mir gepredigt, aber es ist zu spät. It's not too late. Nein, es ist nicht zu spät. Because Romans 8:28 applies. Weil Römer 8:28 lässt sich anwenden. Even when we step over the line. Selbst wenn wir da die Linie übertreten. Repentance will always, Reue will always activate God into our situation. Wird immer Gott aktiv machen in unserer Situation. This is such a big difference between someone who is struggling. Da ist so ein riesen Unterschied zwischen jemanden, der sich da abmüht, and knowing what they struggle with is wrong. Und weiß, dass womit er sich da abmüht, das ist verkehrt. And someone who defends it. Und jemand, der das Falsche verteidigt. Who gives into it and defends it as a lifestyle. Der sich da einfach reinwirft und das als einen Lebensstil verteidigt. Now, as we look to the story, let's go back to Solomon. Gehen wir mal zurück zum Salomo. Solomon did not enter Hebrews 11. Salomo trat nicht ein in Hebräer 11. Hebrews 11 is the Hall of Fame of the faith heroes. Hebräer 11 ist die Ruhmeshalle der Glaubenshelden. All the great heroes were mentioned. Alle großen Glaubenshelden sind da erwähnt. From Abel to Noah, von Abel Moses, Abraham, Sarah, David, and Solomon was not mentioned. Salomo nicht erwähnt. Solomon in all of his glory. Salomo mit all seiner Herrlichkeit. Did not make Hebrews 11. Hat es nicht geschafft, in diese Ruhmeshalle zu kommen. Because he ended his life in disgrace. Denn er hat sein Leben in Ungnade beendet. Even though he was loved by his God, obwohl er von Gott geliebt war, he worshipped demons at the end. Er hat Dämonen angebetet am Ende. It did not work to the good for him. Es hat für ihn nicht zum Guten gewirkt. It turned into a lifestyle. Es hat sich zu einem Lebensstil ausgeartet. And the kingdom was divided in the next generation because of Solomon. Und in der nächsten Generation wurde dann sein Königreich geteilt. But I want you to think back to Samson. Aber denken wir mal zurück an Simson. Samson was in Hebrews 11. Simson, der ist in Hebräer 11. Samson. Simson. Who was Samson? Wer war Simson? If we ask a little child in Sunday school, who was Samson? Wenn wir ein kleines Kind fragen in der Sonntagsschule, wer war Simson? Samson was the one who pushed the pillars in the end of his life and said, "Oh Lord, strengthen me one more time." Simson war der, der diese Säulen da weggestoßen hat und noch gesagt hat, Gott stärke mich ein letztes Mal. And the little kids say, "I'm Samson, I'm Samson." Und das Kind sagt, ich bin Simson, ich bin Simson. Oh, crash. Schau, wie stark ich bin. Oh, und I'm Samson. Ich bin Simson. Great. Großartig. It worked out to the good, didn't it? Hat es sich nicht zum Guten gewendet? He did make it into Hebrews 11. Aber er hat es am Ende doch geschafft. And Romans 8:28 applied to him. Und Römer 8:28 lässt sich auf ihn anwenden. There, you know, and now we will all speak of Samson, the hero of the faith. Und wir sprechen alle von Simson, dem Held des Glaubens. The problem is that. Aber da haben wir doch ein Problem. Do I want to finish like Samson? Möchte das so abschließen wie Simson? Now, if we think of our life, wenn wir dann unser Leben denken, as God dealing out cards to us, wenn wir uns das so vorstellen wie Gott, der da einfach Karten austeilt, Matthew chapter 20, Matthäus Kapitel 20, James and John, Jakobus und Johannes, you know, we want to sit at your left and your right hand. Wir wollen zu deiner rechten und deiner linken sitzen. Can you drink the cup that I must drink? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken muss? Ja. Yep. Sure we can. Ja. That cup, dieser Kelch, means can you trust God? Bedeutet, kannst du Gott vertrauen? Like I can trust God. So wie ich Gott vertrauen kann. For my particular set of circumstances. Für meine speziellen Umstände. Trusting that God ordained them for me. Vertrauen, dass Gott sie für mich speziell angelegt hat, so that he could use me, auf dass er mich verwenden kann, to do something that no one else could do. Etwas zu tun, was niemand anders tun kann. Can you drink the cup? Kannst du den Kelch trinken? Can you resist the temptation of comparing yourself with someone else? Kannst du der Versuchung widerstehen, dich mit jemand anders zu vergleichen? Can you believe God that you are unique? Kannst du Gott glauben, dass du einzigartig bist? Can you look at your cards? Kannst du dir deine Karten anschauen? And you look at someone else's and you think, und dann die anderen anschauen. He's got 3 sevens. 3 mal die 7. I don't even have a pair. Ich habe nicht mal ein Paar. Sumble, this is not fair. Das ist ungerecht. He can have a full house there. Der kann dann ein Haus machen. I got nothing here. Ich habe nichts auf der Hand. I'm not gifted. Bin nicht begabt. I have no talents. Kein Talent. My passport is some strange foreign passport. Seltsam. I can't even get a job. Ich kann nicht mal eine Arbeit kriegen. I got no parents who support me. Habe keine Eltern, die mich unterstützen. I got no money. Kein Geld. I got no education. Keine Bildung. What is this? Was ist das? Look at him. Na schau dir ihn an. He's got 3 sevens and he's already got 1 queen. Und eine Königin. I got a 2 of hearts and a 7 of spades and I got nothing. Nichts. So what we're tempted to do? Und wo wir da jetzt versucht sind, as we compare, da wir uns da vergleichen, we begin to yield to temptation. Wir fangen an, der Versuchung nachzugeben. Well, obviously God doesn't know what he's doing. Also offensichtlich weiß Gott nicht, was er da macht. And if he does, what could he do with this hand? Und wenn er es vielleicht weiß, was kann er mit dieser Hand machen, mit diesen Karten? He'd have to be God. Der muss schon Gott sein. To do something with this. Um etwas mit dem anstellen zu können. So we begin to fall into temptation. So fangen wir an, in die Versuchung zu fallen. And we don't trust God. Und wir beginnen nicht mehr Gott zu vertrauen. So we stop praying in situations. Wir hören auf zu beten, in Situationen. Boy meets girl. Junge trifft das Mädchen. We're afraid to pray. Wir haben Angst zu beten. I like that guy. Oh, ich mag den Jungen. I better not pray. Also besser bete ich dann nicht. I know God. Denn ich kenne ja Gott. God's gonna make me marry someone I don't like. Gott wird mich dazu bringen, dass ich jemand heirate, die ich nicht mag. And then I'm gonna have to go somewhere to the mission field, like Vietnam or somewhere. Und dann muss ich nach Vietnam gehen, aufs Missionsfeld. Somewhere where I don't trust God. Vertraue ihm nicht. I mean, look at the cards he gave me. Schau dir die Karten an, die er mir gegeben hat. I got nothing. Da ist nichts auf der Hand. So what we begin to do is we begin to add cards. Und was wir tun, wir fangen an, uns da selber Karten zu ziehen. We embrace a relationship like Samson did. Wir umarmen eine Beziehung, wie Samson tat. And we add Delilah into the hand. Und dann kommt Delilah mit aufs Bild. We say, now that's a hand. Schau, hier, yeah, da, jetzt haben wir eine schöne I Hand. I got a 7 and I got a Delilah. 7 und eine Delilah. I got a 10, a Delilah and a queen. 10, yeah. Delilah no, I got, I'm und Königin. Sorry, I got a 10, a Jack and a Delilah. Also 10 yeah. Und Bube und Delilah. All I need is a king and an ace and I got a. Und jetzt brauche ich nur noch den König und das Ass. I got a straight. Dann habe ich da die volle Straße. All right. And this is what Samson did. Und so hat Samson gehandelt. Listen to the statement, but don't misunderstand it. Hört einmal zu, was ich jetzt sage, aber missverstehe es nicht. In one sense, God doesn't care. Auf der einen Seite kümmert es Gott nicht. If you want to add cards to your hand. Wenn du da Karten deiner Hand hinzufügst. He would prefer that you don't. Er würde es vorziehen, dass du es nicht machst. Because these are the cards he wants to work with. Denn das sind die Karten, mit denen er arbeiten möchte, die du bereits hast. But if you want to complicate your life, aber wenn du dein Leben verkomplizieren möchtest, he can work with that. Er kann auch damit umgehen. And he's not upset. Und das regt ihn nicht auf. The situation is that you just have to trust God all the more now. Aber die Situation stellt sich ein, dass du jetzt umso mehr Gott vertrauen musst. And God, I think that God thinks that's no problem with me. Ich denke, dass Gott sagt, no. Ich habe damit kein Problem. Illustration. Beispiel. You are in Los Angeles and you are lost. Du bist in Los Angeles und du bist verloren. You got to get to the Autobahn. Du findest einen Weg nicht und du musst zur Autobahn zurück. You make a phone call. Rufst jemanden an. Hey Joe. Hey Joe. I'm lost. Get me to the Autobahn. Ich habe mich hier verloren. Wie komme ich zur Autobahn? Where are you? Wo bist du gerade? I'm on Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard. Okay, look, listen. Hör mal zu. Go down 3 streets to Jefferson Avenue. 3 Straßen, Jefferson Avenue. Keep going for 2 miles. 2 Meilen die Richtung weiter. Take a right. Dann fahr rechts. On Smith Boulevard. Bei Smith Boulevard. Go 2 miles. Blah blah. 2 Meilen die Richtung. Okay, call me back later. Wenn du da angekommen bist, ruf mich wieder an. Hey Joe. Hey Joe. I'm really lost now. Jetzt ist alles verloren. What did you do? Was hast du gemacht? I found a better way. Ich habe einen besseren Weg gefunden. I didn't turn right on Jefferson. Ich bin dann nicht rechts gefahren bei Jefferson. I took a right on Franklin. Ich habe rechts dabei Franklin eingebogen. It looked better. Das hat besser ausgeschaut. Now Franklin takes you back and now you're completely lost. Franklin, da kommst du wieder direkt zurück. Oh, jetzt bist du völlig verloren. Okay, no problem. I'm not mad. No problem. Kein Problem, ich bin gar nicht sauer. The problem is now you're really going to have to trust me. Aber das Problem ist, jetzt musst du mir wirklich vertrauen. Now you were right near the Autobahn. Du warst direkt bei der Autobahn. Now you're way in the city. Jetzt bist du zurück in der Stadt. You're going to have to really listen to me now. Bitte hör mir jetzt genau zu. Okay, you got a piece of paper and pencil? Hast ein Stück Papier? Schreib's dir auf. Are you upset? No, I'm not upset. Bist du jetzt wütend? Nein, nein, ich bin nicht wütend. But now you got to really listen. Aber jetzt musst du genau zuhören. And this is the same thing. Und genau so geht's uns. Samson takes Delilah into his hand. Simson nimmt Delilah mit auf seine Hand. Okay. Okay. This is your life. Das ist dein Leben. You want to add cards? Fine. Wenn du da Karten hinzufügen möchtest? I can turn anything to the good. Ich kann alles zum Guten wenden. Samson will lose his eyes because of Delilah. Simson verliert seine Augen wegen Delilah. I don't know if they were knives. Ich weiß nicht, ob es mit dem Messer geschah spoons, oder mit dem Löffel or whether they were with razor blades, oder mit Rasierklingen, but they blinded him. Aber sie haben ihn geblendet. And I can imagine him sitting in that prison in his first week thinking, und ich kann mir vorstellen, wie er da sitzt im Verlies die erste Woche. Dear God, what did I do? Oh, lieber Gott, was habe ich da getan? Where do I go from here? Wo geht es jetzt hin? And they're spitting on him. Sie spucken ihn an. And they're beating him. Sie schlagen ihn. They're mistreating him. Sie misshandeln ihn. Feeding him with pig food. Sie füttern ihn mit Schweinefutter. He's just an absolute mockery. Völliges Gespött. And there he is, the hero of the faith before God. Und da ist er, der Held des Glaubens vor Gott. Confessing his sin. Er bekennt seine Sünde. Saying something like, "Dear God." Und sagt etwas wie, lieber Gott. I should have trusted you. Ich hätte dir vertrauen sollen. With the life you gave me. Mit dem Leben, was du mir gegeben now hast. I have messed up my life. Jetzt habe ich alles durcheinander gebracht. I am in this prison blind. Ich bin in diesem Gefängnis und ich bin blind. I want to trust you with my life. Aber Herr, ich möchte mit diesem Leben noch vertrauen. I have no choice. Ich habe ja keine Wahl. And his hair began to grow. Und sein Haar fing an zu wachsen. And then he's brought out into the Colosseum. Und er wird hinausgebracht ins Kolosseum. And they are going to mock him. Sie verspotten ihn. And make a spectacle of him. Und er wird zum Spektakel. And he asks the boy, "Show me the pillars." Und er fragt einen Jungen, zeig mir da die Säulen. That hold up the house. Die dieses Haus zusammenhalten. And Samson, he prayed to God. Und Simson betete zu Gott. Strengthen me one more time. Stärke mich noch einmal, that I might avenge my eyes. Auf dass ich Vergeltung üben kann für meine and Augen. He brought the whole house down. Und das ganze Haus wurde niedergerissen. And it says he killed more Philistines in his death than he did in his life. Und es heißt, dass er mehr Philister umgebracht hat in seinem Tod als in seinem Leben. And God turned it to the good. Und Gott wendete es zum Guten. But do I want to? God did the best he could with it. Aber naja, also Gott hat das Beste gemacht, was er tun konnte. And he made it into Hebrews 11. Und er hat es auch gebracht in Hebräer 11. Many of us have stepped over the line. Viele haben diese Linie übertreten. Not to the point that Samson did. Nicht in dem Maß, wie Simson es tat. But we've stepped over the line and we've made a mistake. Und wir sind irgendwo da über eine Linie gegangen und wir haben einen Fehler gemacht. But God can take that mistake and he can make it into such a blessing. Aber Gott kann diesen Fehler nehmen und kann so einen Segen draus machen, that we could never imagine. Den wir uns nie vorstellen könnten. And this doesn't give me a license to yield to temptation. Das gibt mir nicht den Freibrief, jetzt einfach der Versuchung nachzugeben. It just gives me a hope that if I make a mistake, es gibt mir einfach die Hoffnung, wenn ich einen Fehler mache, and I'm going to, because I'm human, und ich werde Fehler machen, denn ich bin ja ein Mensch. At some point I'm going to step in the wrong place at the wrong time. An irgendeinem Punkt werde ich an der falschen Zeit, an der falschen Stelle sein. Maybe someone dents my car. Vielleicht hat jemand mein Auto verbeult. See, what'd you do to my car here? Was machst du mit meinem Auto hier? I didn't do anything. Ich habe doch gar nichts gemacht. Look what you did. Ja, schau es dir an. You grab the guy, he reacts. Du nimmst den Mann, boom, er reagiert gegen dich und du schlägst ihn. You break his nose, the guy dies. Nase gebrochen, eingedrückt, der Mann stirbt. You're suddenly in prison. Du bist im Gefängnis. Thinking, how did I get in here? Wie bin ich hierher gekommen? And your wife says, I told you, you are such an angry person. Die Frau sagt nur, ich habe dir gesagt, du bist so eine jähzornige Person. Ich habe dir gesagt, du wirst noch Schwierigkeiten now haben. You're in prison, you killed the guy. Jetzt bist du in Schwierigkeiten, bist im Gefängnis, hast ihn umgebracht. Years later, Jahre später, there you are before the Lord. Da bist du vor dem Herrn. Everybody's thinking, wow, you brought so many people to Christ. Alle denken, wow, du hast so viele Leute zu Christus geführt. Erstaunlich. How did you do it? Wie hast du das gemacht? Well, I had a prison ministry. Naja, ich hatte einen Gefängnisdienst. Really, you went there every Saturday? Wirklich, jeden Samstag? No, I live there. Na. Yeah, I live there. Ich habe dort gelebt. What do you mean? Was meinst du damit? It's a long story. I don't want to talk naja, about it. Das ist eine lange I just Geschichte. Spent the last 35 years of my life in prison. And God turned it to the good. I've led all these thousands of prisoners to the Lord. Die letzten 25 Jahre meines Lebens, da habe ich im Gefängnis verbracht und ich habe all die tausenden Gefängnisinsassen zum Herrn geführt. Would you do it again? No. Würdest du das nochmal machen? Na. But God did the best with what I gave him. Aber Gott hat das Beste getan mit dem, was ich ihm gegeben habe. And this is what God wants to do in our life. Und das möchte Gott in unserem Leben tun. We're going to make mistakes. Wir machen Fehler. But you have to look at those mistakes in light of Romans 8:28. Aber betrachte diese Fehler im Lichte von Römer 8:28. God can take terrible mistakes and he can turn them into such a blessing. Gott kann schreckliche Fehler nehmen und sie in so einen wunderbaren Segen verdrehen. I'll close with this illustration. Und ich möchte abschließen mit dieser Veranschaulichung. Here's David. Da ist David. And he should be going to war. Er sollte in den Krieg ziehen. But he doesn't. Aber er tut es nicht. He hangs around the castle. Er ist da auf seiner Burg. Looks off the wall and he sees a beautiful woman. Schaut da von oben runter, sieht eine wunderschöne Frau. She's bathing. Sie badet sich. And he's tempted. Und er ist versucht. And he yields to the temptation. Und er gibt der Versuchung nach. He puts his future. Er riskiert seine his Zukunft, family, seine Familie and his faith at risk. Und sein Glauben. Setzt aufs Spiel. Brings her up. Und er lässt sie raufkommen. Sleeps with her. Er schläft mit ihr. And it's his friend's wife. Und das ist die Frau seines Freundes. One of his mighty men. Eine seiner mächtigen Männer. Not long after he finds out she's pregnant. Nicht lange danach findet er heraus, sie ist schwanger. Wow, David, you just put a nice card into your hand. That's great. David, du hast jetzt eine schöne Karte dazu genommen in deine Hand. Life was not complicated enough with all the other nations hating you. Das Leben war nicht kompliziert genug mit all den anderen Nationen, die dich hassen. You got to add adultery. Okay. Ehebruch auch noch auf die Karte. Now you got a kid on the way. Okay. Kind auch noch unterwegs. We can work this to the good somehow. Okay. Repentance, auch irgendwie humility. Können wir das zum Guten wirken. Umkehr. But that's not Demut. What David's going to do. Aber das ist nicht das, was David's David not going to humble himself and repent. David demütigt sich nicht. He's going to add another card. Er nimmt noch eine weitere Karte. A card of deceitfulness. Die Karte der Täuschung. He's gonna lie. Er lügt. He's gonna cheat. Er wird da betrügen. He's gonna bring Uriah back from the battle. Er lässt Urias zurückkommen von der Schlacht. He's gonna fix the whole thing. Oh, wir werden das schon hinkriegen. Uriah, go spend the night with your wife. Oh, Urias, magst du nicht einen Abend verbringen mit deiner But Frau? But he doesn't. Aber er tut es nicht. Because he's too faithful. Er ist zu treu. So David writes a note. David schreibt eine Notiz. Uriah, take this to Joab. Urias, nimm das mit zum Joab. And the note says, kill Uriah. Und die Notiz sagt, bring den Urias um. Nice friend, David. Schöner Freund, David. So puts another card in murder. Eine weitere Karte hat er hinzugefügt, Mord. Can God turn this to the good? Kann Gott dies zum Guten wenden? Nathan rebukes David. Nathan weist ihn David zurecht. Uriah is now dead. Urias ist tot. David, Nathan rebukes David. Nathan weist den David scharf zurecht. David repents in Psalm 51. David bereut. The child dies. Das Kind stirbt. David takes Bathsheba as his wife. David nimmt Bathsheba zur Frau. And Bathsheba is a leper the rest of her life. Und Bathsheba, die hat Aussatz für den Rest ihres Lebens. Or? Oder? Isn't that what you would do if you were God? Wäre das nicht das, was du tun würdest, wenn du Gott wärst? I would do that. Ich hätte das gemacht. You don't sleep with my king. Du schläfst doch nicht mit meinem König. I will torture you. I will punish you. Ich werde dich quälen. Ich werde dich bestrafen. I'll make you a leper. Ich werde dich zu Aussätzigen machen. God didn't do that. Gott tat das aber nicht. There was a mistake, a bad mistake. Da war ein Fehler, ein schrecklicher Fehler. So he takes Bathsheba as his wife. Aber er nimmt sich die Bathsheba zur Frau. And as things progress, und David so wo is getting older. Weiterlaufen. Who's going to be king? Wer wird König sein? David wird älter. If I was God, I would have had the son of Abigail be king. Wenn ich Gott wäre, dann hätte ich den Sohn der Abigail genommen. Abigail, I like that name, Abigail. Abigail, mag ich. Nice girl. Tolle Frau. She had a tough time with Nabal. War nicht einfach mit Nabal. Her son should be king. Ihr Sohn sollte König sein. Definitely not Bathsheba's kid. Aber sicherlich nicht Bathsheba. Come on, what are you talking about? Was ist hier los? Was She's not da? Even an issue here. Die kann doch nicht mal überhaupt gezählen hier. A lot of other wives who can give their sons to be king, not Bathsheba. Genügend andere Frauen, die ihren Sohn zum König machen können, nicht die Bathsheba. But God chooses Bathsheba. Aber Gott wählt Bathsheba. The adulteress. Die Ehebrecherin. The one who messed up the king's life. Die das Leben des Königs durcheinander gebracht hat. Or the king who messed up her life. Oder der König, der ihr Leben durcheinander gebracht hat. I mean, come on, she gave in too. She's not innocent here. Also sie hatte ja auch sich ergeben der Versuchung. Sie right? ist unschuldig. Takes two to tango. Das braucht zwei, um den Tango zu tanzen. He knows all about that, right? He tangos, right? Also Tango weiß right? ich alles. And what happens? Was passiert? The son of Bathsheba is Solomon. Der Sohn der Bathsheba wird Salomo. And if Solomon would have just kept his mind on the Lord, und wenn Salomo einfach seine Ausrichtung auf dem Herrn behalten he would have hätte, been the greatest king that ever lived on the face of the earth. Dann wäre er wohl der größte König gewesen, der hier auf dem Boden der Erde gelebt hat. And we'll just close with this. Und wir wollen mit Folgendem abschließen. God can take any mistake you make. Gott kann jeden Fehler nehmen, den du machst. Not only turn it around, und ihn nicht nur umwenden, but he can make it into such a blessing. Er kann es zu einem solchen Segen führen. Because if that mistake causes you to trust God, denn wenn dieser Fehler dazu führt, dass du Gott vertraust, it might just make you extraordinary. Es kann dich sogar ganz außerordentlich machen. Because now that you've really messed up your cards, denn da du ja jetzt wirklich deine Kartenspiel völlig durcheinander gebracht hast. You are forced to really trust God. Bist du gezwungen, wirklich Gott zu vertrauen? And you have a chance to make Hebrews 11. Und das gibt dir die Chance, Hebräer 11 zu erleben. Because you have no other choice. Denn du hast keine andere Wahl. And this is very encouraging. Und das ist sehr ermutigend. Because there's many of us who have already stepped over the line. Denn es gibt ja viele von uns, die bereits diese Linie übertreten haben. And there's hope. Aber es gibt Hoffnung. God can take anything. Gott kann alles nehmen. He can take any mistake that we make. Er kann jeden Fehler nehmen, den wir machen. And he can turn it into a beautiful thing. Und etwas Wunderbares umdrehen. So with that, let's pray. Und mit diesen Gedanken wollen wir beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you tonight. Danke dir heute Abend. For who you are. Wer du bist. All the good that you do in our lives. Und all das Gute, was in unserem Leben wirkst. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute jemand hier. And if you died, und wenn du sterben würdest, where would you go? Wo gehst du hin? Would you be with God? Würdest du bei Gott sein? Do you know that you would be with God? Weißt du das sicher, dass du bei Gott bleibst? Jesus Christ died. Jesus Christus starb. On a cross. Am Kreuz. And shed his blood. Und er vergoss sein Blut. To purchase us, um uns zu erkaufen, to buy us, um uns zu kaufen, to give us the gift of eternal life, um uns das Geschenk zu geben des ewigen Lebens, to give us forgiveness, Vergebung zu schenken, as a gift, als ein Geschenk. Would you pray with me tonight? Würdest du mit mir beten? Say, God, forgive me. Sag Gott, vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. God, forgive me. Gott, vergib mir. I've made so many mistakes in my life. Ich habe so viele Fehler in meinem Leben getan. It's hard to believe that they could be forgiven. Ich kann fast nicht glauben, dass du mir vergeben kannst. But if it's possible, aber wenn das möglich ist, forgive me. Vergib mir. Cleanse me tonight. Reinige mich heute Abend. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. The Lamb of God who takes away the sins of the world. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Das wegnimmt die Sünden der Welt. Oh Lord Jesus. Oh Herr Jesus. We have so much to do in this life yet. Und wir haben noch so viel in unserem Leben zu tun. People to reach. Menschen, die zu erreichen sind. Buildings to build. Gebäude zu bauen. Teenagers. Jugendliche, to encourage, die wir ermutigen wollen. Families to build, Familien, die wir bauen wollen. Lord, governments to touch, Regierungen, die wir doch berühren wollen. Countries to shake, Länder, die wir erschüttern wollen. Strengthen us, Lord, stärke uns in your goodness, in deiner Güte. That you can take anything and make it work it to the good. Du kannst alles und jedes nehmen und zum Guten wenden. In Jesus' name we pray. Und wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Amen.